Der Jesuit Tamburini. Wenn du bei einem anderen eine Sünde zulässest, zu dem Zwecke, dass er sündige, wer könnte da zweifeln, dass du sündigst? Die Schwierigkeit ist aber, ob du, der du die Sünde verhindern kannst, sie zulassen darfst, mit Rücksicht auf einen guten Zweck. Wir müssen unterscheiden. So Sanchez und Bonacina, der sich auf Navarros und Turianos beruft. Lässt man die Sünde zu mit der sicheren oder doch sehr wahrscheinlichen Hoffnung, dass der Nächste in der Sünde ertappt sich bessern werde, zum Beispiel, dass der Sohn, vom Vater auf dem Diebstahl ertappt, nicht mehr stehle oder damit sich jemand sicherstelle, zum Beispiel, dass ein Ehemann seine Ehefrau im Ehebruch ertappe in Gegenwart von Zeugen, auf deren Zeugnis gestützt er die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft anstreben könne, so lässt er es ohne Sünde geschehen, auch wenn er es hindern könnte. Dabei ist aber immer vorausgesetzt, dass es einen anderen Weg nicht gäbe, auf dem jene guten Zwecke erreicht werden können. Grund dieser Lehre ist, weil jene sichere Hoffnung und diese Notwendigkeit, sich sicherzustellen, gegenüber Beweggrund sind für die fragliche Zulassung. Du stellst die Frage, da es erlaubt ist, eines guten Zweckes wegen eine Sünde in der eben gesagten Weise zuzulassen, ist es dann auch erlaubt, positiv eine Gelegenheit zur Sünde herbeizuführen? Ist es zum Beispiel dem Vater erlaubt, den Schlüssel im Geldschrank stecken zu lassen, damit der Sohn, welcher stiehlt, beim Stehlen ertappt werde, um ihn zu bessern? Ist es zweitens dem Ehemann erlaubt, seiner Frau zu sagen, sie solle mit ihrem Liebhaber durch eine zweideutige Wendung abmachen, dass dieser zu einer bestimmten Stunde kommt, dass man nicht sagen darf, der Liebhaber solle zum Sündigen kommen, ist sicher, denn da läge die Einwilligung in die Sünde klar vor. Damit der Liebhaber ertappt und gebessert werden kann? Ist es drittens dem Herrn erlaubt, mit seinem Diener abzumachen, dass dieser von den Sachen des Herrn zu demjenigen Diebe bringe, der den Diener zum Stehlen veranlasst, damit so der Dieb mit den gestohlenen Sachen erwischt werde und dann den Diener nicht mehr zum Stehlen versuche? Diesen Fall scheint das Gesetz Sicquis Servus des römischen Rechtes zu erlauben. Antwort: Sanchez und Bonacina sagen, dass dies und Ähnliches nicht erlaubt sei, da jenes Gelegenheit bieten, sich stillschweigendes, ja ausdrückliches Wollen der Sünde oder ein Einwilligen in sie ist. Auch bietet in dem dritten Falle das Gesetz keine Stütze, denn dieses hat wegen einer gewissen Vermutung nur Geltung vor dem menschlichen Richter. Für erlaubt, wenn auch selten, das heißt, wie ich es verstehe, wenn ein nicht geringfügiger Grund vorliegt, erklärt es Petrus Navarra bei dem gleich zu zitierenden Castro Palau, welcher dieser Ansicht nicht wenig zuneigt. Sie lehren, jenes Gesetz habe auch vor dem Gewissen Gültigkeit. Zur Sünde auffordern, zu ihr raten, ist im Allgemeinen Sünde, das bezweifelt niemand. Eine schwierige Frage ist es aber, ob jemand zuweilen zu einer geringeren Sünde, zum Beispiel zum Diebstahl, zur einfachen Unzucht, den auffordern darf, der ganz und gar entschlossen ist, eine größere Sünde, zum Beispiel Mord oder Ehebruch, zu begehen, wenn kein anderer Weg zu entdecken ist, ihn gänzlich von der Sünde abzubringen, was in diesem Abschnitte immer zu unterstellen ist. Einige verneinen die Frage, so Valencia, Saar, Cayetan, denn, sagen sie, auch jene kleinere Sünde bleibt Sünde. Ein Komparativ setzt einen positiv voraus und so bleibt es eine Aufforderung zur Sünde, die nie erlaubt ist. Ferner, das Auswählen einer kleineren Sünde mit Übergehung einer größeren ist immer eine sittliche Schuld, wenn auch eine kleinere, also auch das Anraten oder die Aufforderung dazu. Einige gestatten es, so Sanchez, der noch viele andere Namen nennt, man kann noch hinzufügen Bonacina, Basilius de Leon, Vasquez und andere. Denn jene kleinere Sünde ist zwar in sich Sünde, das wird vorausgesetzt, allein verglichen mit der größeren Sünde, das heißt zu dem Zwecke gewollt, damit die größere Sünde nicht begangen werde, erhält sie eine gewisse abschätzbare Gutheit, die in dem Nichtvorhandensein einer größeren Bosheit besteht. Wenn man also den Nächsten unter den genannten Umständen zu dieser Wahl auffordert, so fordert man ihn zu etwas Gutem auf. Obwohl also mit Rücksicht auf denjenigen, der die Sünde begeht, diese kleinere Sünde absolut böse ist, weil es ja doch bei ihm steht, auch diese kleinere Sünde zu unterlassen, so trifft das nicht für den Anrater oder Aufforderer zu, der vielmehr klug handelt, indem er seinen Nächsten von dem größeren Bösen abwendig macht, denn diese Abkehr oder Abwendigmachung vom Bösen ist gut. Der Jesuit Freud. Was die schwierige Frage angeht, ob es eine Sünde des Ärgernisses sei, eine geringere Sünde demjenigen anzuraten, der sonst sicher eine größere begehen würde, so beantworten Valencia und Saar, es sei nicht erlaubt, denn auch die kleinere Sünde bleibe Sünde, also sie anzuraten bleibe stets etwas in sich Schlechtes. Leimann, Di Castillo und andere antworten mit einer Unterscheidung. Wenn das kleinere Böse im Größeren enthalten sei und das größere Böse nicht anders verhindert werden könne, so sei es erlaubt, das kleinere Böse anzuraten, weil dann nicht die kleinere Sünde angeraten oder beabsichtigt werde, sondern nur beabsichtigt werde, dass derjenige, der zum größeren Bösen entschlossen sei, einen Teil davon unterlasse. Es sei aber nicht erlaubt, das geringere Böse anzuraten, wenn es in dem größeren Bösen in keiner Weise enthalten ist, zum Beispiel demjenigen, der zu einem Mord entschlossen ist, anzuraten, sich zu betrinken. Denn das hieße, einen zur Sünde bestimmen, zu der man in keiner Weise entschlossen war. Im ersteren Falle wird nicht jenes Böse schlechthin angeraten, sondern es wird als Mittel gewählt, das größere Böse zu verhindern. Sanchez mit gewichtigen Theologen erklärt es für erlaubt, das geringere Böse, obwohl es nicht im Größeren enthalten ist, anzuraten, weil auch das Böse nicht als solches angeraten wird, sondern nur als Verhinderungsmittel für das größere Böse. Wer die Gelegenheit zur Sünde nicht entfernt, obwohl er es kann, zu dem Zwecke, damit jemand ertappt, gebessert werde und bereue, sündigt nicht, denn das heißt nicht zur Sünde verleiten, sondern es heißt eine Sünde gestatten als Mittel zur Verhinderung von vielen Sünden. Aus diesen Stellen ergibt sich erstens das Anraten einer geringeren Sünde, das Gelegenheit bieten, das Anreizen zu ihr ist sittlich erlaubt, wenn es geschieht, um eine größere Sünde zu verhindern. Zweitens, die Verhinderung der größeren Sünde wird klar und deutlich als guter Zweck bezeichnet. Drittens, da Anraten zur Sünde, sei sie auch noch so klein, in sich schlecht ist, so stellt die Jesuitenmoral den Grundsatz auf, ein in sich schlechtes Mittel, also Anraten, Gelegenheit bieten zur kleineren Sünde, wird sittlich erlaubt, wird geheiligt durch den guten Zweck, die Verhinderung der größeren Sünde. Dass dies der Inhalt der vorgelegten moraltheologischen Grundsätze ist, wird durch keine Tüfteleien aus der Welt geschafft. Im Gegenteil, die Tüfteleien, welche die Jesuiten, Becanus und so weiter anwenden, um dies Ergebnis zu verschleiern, lassen es für jeden gesund empfindenden Menschen nur umso klarer hervortreten und gerade mit Rücksicht auf die Tüfteleien, die eine Ungesundheit des sittlichen Empfindens sondergleichen bekunden, habe ich mit der oben aufgestellten Behauptung recht, dass hier die tiefsten Schatten der Jesuitenmoral sich finden.